Deutschlandfunk. Nachtradio. Und wie immer um diese Zeit von Freitag auf Samstag geht es hier um den Soundcheck. Im Studio ist heute Günther Jansen. Leicht erkältet, aber dennoch mopsfidel. Eine kleine Stadt in Oberst, der heimliche Hauptdarsteller dieser Sendung. Hier begann alles in den 80er Jahren, was sich inzwischen zu einem Netzwerk, einem Bandgeflecht mit internationaler Ausstrahlung entwickelt hat. Unser Thema bis 3 Uhr, No Twist, Lalipuna etc. aus Weilheim in die weite Welt. Weilheim liegt etwa eine halbe Autostunde südlich, leicht südwestlich von München entfernt. Und einige, nicht alle der beteiligten Musiker dieser Sendung kommen aus dieser kleinen oberbayerischen Stadt. Zum Beispiel die beiden Acher-Brüder Markus und Michael, die wir in verschiedenen Bands-Projekten hören werden. Natürlich auch mit ihrer Hauptband The Notist. Ende 80er Jahre in Weilheim gegründet als Trio. Markus Acher, Gitarre, Gesang, Micha Acher, Bass. Und Martin Mackie Messerschmidt, Schlagzeug. Inzwischen gehören The Notwist zu den bekanntesten deutschen Gruppen. Ihr letztes Album Neon Golden von 2002 war wochenlang in den deutschen LP-Hitparaden. Ausverkaufte Konzerte, nicht nur in Deutschland, auch international, machten sich Notwist mit Neon Golden einen Namen. Ein Ausschnitt daraus zu Beginn, Pick Up the Phone. Und dabei hatte alles ganz anders angefangen, jedenfalls musikalisch. Punk, Hardcore, Metal, das war der Stoff auf dem ersten Notwist-Album. Und mit diesem Is It 4 begann es. Anfang und Ende der 90er Jahre. Zweimal die Anfangsstücke aus jeweiligen Debütalben. Zuerst The No Twist, noch in der Trio-Besetzung Acha Acha Messerschmidt. Danach Lali Puna, deren erstes Album hieß Tridecoder und begann mit... Und das war jetzt eine ganz andere Musik, Elektronik, Sampler. Dazu die Stimme von Valerie Trebeljahr, aber auch mit Acher-Brüder Markus Acher. Bei Lali Puna spielt er Bass und besorgt auch das ein oder andere an Keyboards bzw. elektronischen Sample-Zutaten. Neben diesen beiden waren zu der Zeit Lali Puna noch Christoph Brandner, Schlagzeug und auch Elektronik, sowie Florian Zimmer, Keyboards, Sampler. Und diesen Florian, oder einfach nur Flo genannten, hören wir jetzt wiederum mit seiner heutigen Gruppe Jersey. Überhaupt ist es ein Merkmal dieser Sendung, man kann immer und überall alle möglichen personellen Verflechtungen, Verbindungen feststellen. Ich weise jetzt aber schon darauf hin, 2 Stunden Soundcheck reichen für eine vollständige Auflistung gar nicht aus. Also jetzt Jersey, ihr Debütalbum kam Mitte des letzten Jahres. Kurz danach haben sie 2 neue Stücke aufgenommen und auf einer kleinen Vinyl-Ausgabe, die sie auf ihrer Tour im Oktober mit im Reisegepäck hatten, beziehungsweise bei den Konzerten auch auf dem Plattenverkauf stand. Eins der beiden neuen Jersey-Stücke ist Touch the Ground. Thank you. ich einfach nur happiness. auch hat mit unserem Thema zu tun. Enders Room, das Projekt des Saxophonisten Johannes Enders aus Weilheim. Auch zum Beispiel auf einigen Notfist-Alben vertreten als Bläser. Eben das Titelstück aus seinem eigenen Album Human Radio. Und was ich vorher schon sagte zu den personellen Verflechtungen, Überlappungen, der Andy Haberl, Schlagzeuger davor auf der Jersey-Single, trommelte eben auch just bei diesem Stück bei Enders Room. Und im selben Takt geht es auch weiter. Derselbe Johannes Enders ist auch auf einer vom ist auch einer der beteiligten Musiker vom Tight and Tickle Trio. Trio nicht ganz wörtlich zu nehmen, denn es sind viel mehr daran beteiligt als drei. Tight and Tickle Trio wird auch schon mal als Weilheim Supergroup bezeichnet. Die Acha-Brüder sind natürlich auch mit von der Partie. Irgendwo zwischen Jazz und Elektronik, dieses weite Feld, beackern die Musiker vom Tight and Tickle Trio. Das bislang letzte Album erschien im Herbst 2003, Observing Systems. Bei uns daraus zwei Kurzstücke, die direkt ineinander übergehen. Radio Sun 3 und Memory Dub. Thank you. attention is a matter of fact. In the face of a dead time, I don't know how to act. Neck so tense, you could pull a wing with it. Eyes so raw, you could see nothing in them. Dead negligent for laying out of his air holes, caught with his white lung and his wing and his old city cut for his scope. Play a corner, dollar in old Oakland. Phone bill cost unreplicated, gone aft, hot Corinthian column taut with my raw arm. Caught left, caught right, but it built to the occupation like bam. None of my lord and my ever for pay rent decide and man me ever settle come to my and my none with exaggerated arms of a neck hung a chung open and me cold. Nach dem Light and Tickle Trio eben 13 and God. Das ist ein Projekt, ein Zusammenschluss von drei No-Twist-Musikern, den Acher-Brüdern und Martin Retschmann, auf den kommen wir später noch. Also die drei zusammen mit der kalifornischen Hip-Hop-Band Themselves. Beide Gruppen hatten sich auf einer gemeinsamen Nordamerika-Tournee kennengelernt. Danach begann ein reger Datenaustausch zwischen Bayern und Kalifornien. Und schließlich traf sich noch in Micha Achers neuem Alien-Transistor-Studio in Meilheim, September 2004. Im vergangenen Jahr dann das Album samt jubelter Tour und jetzt am 26. Februar in Berlin spielen The No-Twist auf einer Benefizveranstaltung zugunsten des Themselves-Musikers Dax Pearson. Der sitzt nach einem Unfall des Themselves-Tourbusses vor einem Jahr gelähmt im Rollstuhl. No-Twist und Themselves als 13 and God aus dem bislang einzigen Album eben das Stück If. Und weiter mit den Zusammenarbeiten. Diesmal des Brüsseler Elektronikers Arne van Petterim als Styrofoam. Als Gäste Valerie Trebelja, Gesang und auch Micha Acher, Gitarre. Vom Styrofoam-Album hier im Sky. Congress Street telling tales of what had happened. I'd rather have a path such as this than have the two teenagers, a trendy haircut, wife, and I. We're all to denomination, a Sunday figures to justify last week's sins. Me deciding what tie I should wear to my briefcase and dress socks, surrounded by Dilbert plot lines and instant heartbeat. Who thinks it's a goal this summer is more haunting than dot, dot, dot. It's a virus in the minds of robot, bot, bot, bot, bot. Too unaware of the folks know doing what they'll. No matter how many times I touch, it's still frightening me. Just imagine a life of the bull with the Disneyland vacation and that obedient golden retriever. Let's all hop in a midlife crisis car and drive up to forgetting perfect life, perfect kids, perfect husband and wife. So it's fitting that an imperfect person is sitting and happy without the would-have-beens or could-have-beens or should-beens. Thank you. Zweimal Valerie Trebeljahr, nicht von regulären La Lipuna-Alben. Erst war sie als Gastsängerin zu hören, einmal als belgischen Elektromusikers Styrofoam. Danach eine Zusammenarbeit La Lipuna mit Tim Simonen, der früher mal als Bomb the Bass in Englisch hatte. Eben Klakat, erschienen 2001 auf einer Maxi und auch auf der Compilation I Thought I Was Over That. Etwa vor einem halben Jahr kam dieses La Lipuna-Album mit verstreutem, rarem, mit B-Seiten und Remix-Version. Ich sagte schon, früher gehört auch mal Florian Zimmer zu La Lipuna, inzwischen bei Jersey und meines Wissens auch immer noch seinem eigenen Projekt aktiv, ISO 68. Thank you. nach ISO 68 jetzt bis zum Schluss der ersten Stunde Konsole. Nun, so nennt sich Martin Gretschmann, der mit der 90er Jahre zu Nordwist kam und der maßgeblich an ihrer stilistischen Veränderung seitdem mitgewirkt hat. Gretschmann alias Sole ist auch neben Nordwist aktiv und kreativ. Auch bei 13 and God macht er ja mit oder zum Beispiel bei Hörspielproduktionen. Beispielsweise zusammen mit Andreas Ammer, Spaceman 85, das präsentierten sie auch live auf der Bühne vor einigen Wochen. Hier Rocket in the Pocket, so hieß 1999 das Konsole-Album, bis zu den Nachrichten My Dog Eats Beats. Thank you.